Der Nachmittag des Herrn Andermas. Ein Hörspiel von Marguerite Duras, aus dem Französischen übersetzt von Walter Böhlich. Regie Claire Schimmel. Ich habe geschlafen. Ich bin eingeschlafen. Michel Arc lässt Ihnen sagen, dass er bald kommen wird. Ja, danke. Schönen Dank, dass du gekommen bist. Den ganzen weiten Weg, um mir das zu sagen. Das war nicht nötig. Du siehst mich so an. Was ist denn? Herr Andermas. Du kennst meinen Namen? Michel Arc, das ist mein Vater. So. Sehr schön. Sehr schön. Was hat er dir gesagt? Dass er sich sehr verspäten wird oder nur wenig? Wenig? Ich hab's vergessen. Das macht nichts. Hier, kauf dir Bonbons. Danke. Was ist denn auf der anderen Seite des Waldes? Weißt du das? Ein Teich. Und hinter dem Teich? Das weiß ich nicht. Ich bin müde. Oh ja. Setz dich doch auf die Stufe. Du kannst dich hinlegen, wenn du willst. Ach, in dieser Hitze, ganz bis hier herauf. Ich habe mir schon gedacht, dass da hinten ein Teich ist. Stell dir vor, eben ist ein Hund. Ja, ein gelber Hund vorbeigekommen. Er war quatschnass. Das Fell voller Gras. Sehr schmutzig. Sehr schmutzig? Ja, er ist ganz ruhig angekommen. Sehr schmutzig. Im Schritt. Eins, zwei, eins, zwei. Wie ein Mensch. Er ist am Abgrund entlang gelaufen. Er hat mich nicht sofort gesehen, nein. Und dann hat plötzlich mein Stuhl geknarrt. Da hat er mich gesehen. Vier. Michel Arc hat mir gesagt, halb vier. Die Mittagsruhe dauert lange am Sonnabend. Dann ist Tanz auf dem Marktplatz. Hat er Angst gehabt, als er sie gesehen hat? Er hat gebellt. Er hat geknurrt. Aber nur so, als müsste er, weißt du? Er hat zu mir gesagt, wie geht es Ihnen? Aber ich habe nicht mit der Wimper gezuckt. Er ist ganz verdutzt weggegangen. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo er hingekommen ist. Rings um nichts als der Wald. Überall Wald. Ich habe dieses Haus gekauft, weil es unvergleichlich ist. Ringsherum nichts als Wald. Ich habe es für Valerie gekauft. Michel Arc habe ich wegen der Konstruktion einer Terrasse bestellt. Valerie will eine Terrasse, die alles beherrscht. Das Meer, das Dorf, den Wald und die Gemüsegärten. Am Abend wird sie alle Lichter in der Bucht sehen. Alles. Valerie, das ist meine Tochter. Vielleicht kennst du sie. Ja. Warum haben Sie einen weißen Anzug an? Weil es warm ist. Weiß kühlt. Und außerdem kann man so von unten einen weißen Fleck im Wald sehen. Man kann sehen, dass ich warte. Ja, das stimmt. Man sieht ihn. Sie arbeiten nicht? Nein, nie mehr. Ich bin 100 Jahre alt. Und der Teich, werden Sie den auch für Valerie kaufen? Ja. Den Weg auch, alles? Oh ja, den Weg auch. Den Wald rings um das Haus auch. Valerie sagt, dass ihre Mutter tot ist. So, sagt sie das? Valerie hat mich hierher gefahren, weißt du? Bis zu der Lichtung etwas weiter unten. Höher können die Autos nicht. Sie hatte keine Lust zu warten. Es hätte sich auch nicht gelohnt. Sie wird mich abholen. Wann? Na, sehr bald. Wenn es kühler geworden ist. Nachdem dein Vater gekommen ist, denke ich mir. Sehen Sie, die Leute tanzen. Ich kann doch nichts sehen von hier aus. Oh, das schwarze Auto von Valerie. Dort steht es. Genau dort. Und so viele Leute. Das Dorf wacht vom Mittagsschlaf auf. Und du? Willst du nicht tanzen? Ich kann nicht tanzen. Ich gehe wieder. Geh, Kleines. Geh. Und was soll ich meinem Vater sagen? Es ist ja eigentlich noch früh. Aber wenn es trotzdem nicht zu lange dauerte, wäre das sehr nett von ihm. Kannst du ihn unten auf dem Platz sehen? Es ist zu weit. Man kann niemand erkennen. Wie schön du pfeifen kannst. Valerie auch? Das stimmt. Immer fort zu Hause. Auf den Gängen. Weil sie ihr zu lang sind, rennt sie und pfeift. Ich habe sie gefragt, wer ihr das beigebracht hat, aber sie weiß es nicht. Mein Vater? Ich weiß nicht, ob ich wieder hinuntergehe. Ich bin doch müde. Wie du willst, Kleines. Ganz wie du magst. Ruh dich aus. Und Ihre Nachricht für meinen Vater? Och, das hat keine Eile. Es ist Wochenende und er muss tüchtig arbeiten. Das hat keine Eile. Du hast dein 100-Franc-Stück verloren, Kleines. Sieh mal. Da. Oh. Danke. Du siehst mich so an? Nein. Ich weiß jetzt, was ich machen werde. Ich gehe ein bisschen spazieren und dann komme ich wieder. Und wenn mein Vater bis dahin da ist, gehe ich mit ihm herunter. Das ist gut. Das ist sehr gut. Du gehst zum Teich? Ja. Was hat dein Vater getan, als du mit ihm gesprochen hast? Er tanzt halt, mein Vater. Valerie hat es mir einmal gesagt. Michel Arc glaubt, dass seine Tochter nicht wie die anderen ist. Das hatte ich vergessen. Die Kleine ist zum Hügel hinaufgegangen, auf ihren kleinen, mageren Beinen. Vogelfüßchen. Ihr blaues Kleid. Kleines Kind. Wenn ich die Augen schließe, kann ich sie sehen. Sie hat kaum Gewicht. Wie gehorsam sie ihrem Vater ist, der sie beauftragt hat, den alten Herrn Andermas zu benachrichtigen. Das verstehe ich nicht, Herr Ark. Sehen Sie mich an. Es gehört sich nicht, einen alten Mann so warten zu lassen, wie Sie mich warten lassen. Ich verstehe nicht, wie Sie sich erlauben können. Ich werde Tage brauchen, um mich von den Qualen eines solchen Wartens erholen zu können. Valerie, das ist auch von dir nicht recht. Wenn doch etwas geschehe, dass ich meine Gefühle für dich ändern könnte. Ein letztes Mal. Nein. Ein Mann in diesem Hause, bei dir. Wann? Ach, dass dein Blond die ganze Welt gewönne und dass die Welt sich verdunkelte bei deinem Nahen. Was kann ich dazu tun? Durchdringende und leere Entdeckung meiner letzten Liebe. Der Liebe zu meinem Kind, Valerie Andermas. 18 Jahre, blond. Die Sonne ist gelb und so sanft. Dieser Junitag war von seltener Vollkommenheit. Herr Andermas? Herr Andermas? Ach, du bist es. Ich schlafe eben immer wieder ein. Siehst du? Michel Arc ist immer noch nicht gekommen. Setz dich. Lehn dich gegen meinen Stuhl. So. Sehen Sie mal, unterwegs habe ich ein 100-Franc-Stück gefunden. Wie schön. Du, deine Hände sind ganz dreckig. Was hast du denn gemacht? Ich bin am Teich gewesen. Was soll ich meinem Vater sagen? Dass ich so lange auf ihn warten werde, wie es hell ist. Und damit gut. Und dann? Ja, dann holt mich Valerie. Ich gehe jetzt, weil später, da hätte ich Angst, wenn mein Vater nicht kommt. Geh nur. Wenn du Valerie siehst. Wind. Und ich glaubte, dass jemand den Weg entlang kommt. Aber es ist immer nur der Wind. Herr Andermas? Herr Andermas? Ich bin Michel Arcs Frau. Herr Andermas? Sie warten auf diesen Bauunternehmer. Ich bin seine Frau. Oh, schlafen Sie, Herr Andermas? Ich dachte, dass ich schliefe, Frau Arc. Verzeihen Sie. Setzen Sie sich. Sie müssen sehr müde sein. Nehmen Sie den Stuhl, bitte. Danke, es geht gut so. Sie gehen wirklich sehr selten aus. Ich habe Sie nie gesehen. Ich gehe überhaupt nicht mehr aus. Nur noch in meinen Garten. Hoch ist es hier. Früher bin ich manchmal hergekommen, als die Kinder noch klein waren. Ich hatte vergessen, wie hoch das ist. Ich ruhe mich ein bisschen aus. Ich hoffe, dass Michel Arc immer noch vorhat, heute Abend zu kommen. Ja, ja, bestimmt. Deswegen komme ich ja. Um Ihnen zu sagen, dass er heute Abend kommen wird. Sie haben sich so bemüht. Ich bin verzweifelt. Nein, nein, nein, wie können Sie nur? Immerhin, für einen anderen wäre ich nicht hier heraufgestiegen. Fangen Sie da unten wieder an zu tanzen? Mehr oder weniger. Aber es sind jetzt schon nicht mehr so viele Leute. Es geht dem Ende zu. Warten wir es ab. Aber Frau Ark, Sie brauchen sich doch wirklich nicht zu bemühen, mit mir zu warten. Ich habe nichts Besseres zu tun. Auf das Essen warten oder auf sonst was. Sie wissen schon, Frau Ark. Sind Sie Ihrer kleinen Tochter begegnet? Nein. Sie wird den Weg abgekürzt haben. Da weiß sie sehr gut Bescheid. Sie versteht nicht, was die anderen verstehen. Und trotzdem weiß und behält sie das eine oder andere. Man könnte sagen, dass sie selbst bestimmt was. Wenn sie etwas vergessen hat, erinnert sie sich dann später wieder daran? Sie hat nämlich unterwegs sein 100-Franc-Stück gefunden. Und dann hat sie es wieder verloren. Sie war da, wo Sie sitzen. Ich habe es bemerkt, als sie schon wieder weg war. Sie ist unten angekommen. Ich kann sie erkennen. Sie rennt. Sie drängelt sich durch die Leute. Da ist ihr blaues Kleid. Ach, bestimmt hat sie ihren Vater gefunden. Was haben Sie ihr aufgetragen, ihm auszurichten? Dass ich warte, solange es hell ist. Und wenn niemand sie abholt? Selbst später. Dann werde ich noch länger warten. Warten ist nicht so unangenehm, wie man glaubt. Frau Ark, glauben Sie, dass ihr wieder einfällt, dass sie etwas verloren hat? Sie öffnet die Hände, lässt die Sachen fallen. Ja, ja, so ist es. Sie kann nichts behalten. Ihre Hände öffnen sich und lassen die Sachen fallen. Aber sie hat eine Art Gedächtnis. Orte, Stellen. Solche Sachen wie das 100-Franc-Stück? Der blaue Fleck ihres Kleides ist kleiner geworden. Sie sucht wohl etwas im Staub des Marktplatzes. Frau Ark, bitte, könnten Sie es ihr wiedergeben? Da. Es kommt nicht darauf an, aber ich werde es tun, ich verspreche es Ihnen. Ich werde ihr sagen, der alte Mann im weißen Anzug, den du da auf dem Berg gesehen hast, Valeries Vater, sie wird sich erinnern. Ihr Vater hat ja aufgetragen, sie zu benachrichtigen, dass er eine halbe Stunde später kommen wird. Hat sie Ihnen das gesagt? Sie hat es nicht genau gesagt, nein. Sie hat von einer Verspätung gesprochen, sonst nichts. Sie wird es vergessen haben. Oder vielleicht auch Sie. Es ist gut möglich, dass ich es war. Aber ich habe so viel Zeit, wie ich will. Sie wird es ihrem Vater bestimmt ausgerichtet haben. Sogar, dass sie warten, solange es hell ist. Meiner Meinung nach sind das Sachen, die sie behalten kann. Da bin ich ziemlich sicher, ich, ihre Mutter. Sie ist noch sehr kindlich. Mehr, als sie sollte. Wenn man denkt, dass sie so alt ist wie ihre Valerie, Andemas. Aber das ist nicht so schlimm. Eines Tages ist es vorbei. Ganz gewiss nicht. Wie sie manchmal blickt, als erblicke sie einen Traum. Mit einer Tiefe. Ach, es ist vollkommen schön, wie sie einen anblickt. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Die Musik hat aufgehört. Dann muss der Tanz zu Ende sein. Manchmal, wenn die Hitze zu groß ist, wird auf den Straßen, die zum Marktplatz führen, getanzt, im Schatten. Sie müssen schon unterwegs sein. Aber Sie werden Ihre Zeit brauchen. Nicht wahr? Ganz langsam herauffahren. Zusammen? Meinen Sie das? Wer kann das wissen? Oh, ich habe Zeit. Ich weiß, alle wissen es. Ich werde ein bisschen warten. Wenn er kommen sollte, könnte ich mit ihm zurück. Ich bin etwas müde. Ihre Tochter ist Ihnen so ähnlich, dass... Warten Sie nur. Ruhen Sie sich noch ein bisschen aus, bevor Sie heruntergehen. Warten Sie auf Ihren Mann. Ich habe 5 Kinder. Und ich bin jung, wie Sie sehen. Ach, ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie. Das kleine Mädchen, das ich gesehen habe, ist das Älteste. Ja. Kurz vorher ist ein Hund vorbeigekommen. Ein Hund. Fuchsrot. Rot-gelb. Ob das wohl Ihr Hund ist? Warum fragen Sie? Nur so. Nein. Ich sitze seit 2 Stunden hier und ich habe nur diesen Hund und dieses kleine Mädchen gesehen. Also... Geben Sie sich doch keine solche Mühe, etwas zu sagen. Dieser Hund gehört niemand. Er läuft hinter allen Kindern her. Er ist zutraulich. Das ist alles. Nicht wahr, Herr Andemas? Sie verstehen nicht, wie man einen alten Mann stundenlang warten lassen kann, wie er es tut. Sie sagen nichts dazu, aber Sie verstehen nicht, wie man sich so etwas erlauben kann. Herr Andemas, verstehen Sie das? Ja. Ah, da sehen Sie, der Schatten des Baums. Schon. Aber nein, der Wind hat ihn bewegt. Aber diese Kühle. Manchmal, das ja. Ach, es ist wirklich spät. Und trotzdem noch so viel Sonne im Tal. Man kann es nicht glauben. Und selbst wenn Michel Arc heute Abend nicht kommt, ich werde morgen wiederkommen. Oder übermorgen. Oder am Wochenende. Nein, nein, er wird kommen. Ich verspreche es Ihnen. Schließlich kommt er. Was ich sagen wollte, die Zeit vergeht schnell. Vor allem im Sommer, im Juni, das stimmt. Hat Ihnen übrigens Valerie nicht versprochen, dass er kommen wird. Herr Andemas, ich habe Sie gefragt, ob Ihre Tochter Ihnen nicht versprochen hat, dass mein Mann heute Abend kommen wird. Ja, in Wirklichkeit hat sie die Verabredung mit Herrn Arc getroffen. Gestern, glaube ich. Seit einem Jahr trifft immer sie meine Verabredung. Sehen Sie, dann müssen wir noch warten. Sie vertrauen Valerie, nicht wahr? Ja. Wenn er ihr versprochen hat zu kommen, das können Sie mir glauben. Dann ist es nur eine Frage der Geduld. Ich kenne ihn wie... wie Sie Valerie kennen. Er wird Wort halten. Und wenn er die Leute in Schwierigkeiten bringt, dann kann er nicht anders, weil es seine Kräfte übersteigt, anders zu können. Nur in diesem Falle, also ohne es zu wollen, könnte er wortbrüchig werden. So ist er, ohne irgendwelchen bösen Willen, aber es passiert ihm zuweilen. Unter gewissen Umständen, dass er die Zeit vergisst, dass er nicht anders kann. Ich verstehe. Ich weiß, dass Sie verstehen. Ist Valerie nicht ganz ähnlich? Ja. Geht es ihr in diesem Fall nicht ganz genauso? Wem sonst? Weder Ihnen früher, noch mir heute. So viel... Frag, nicht zu nah an den Rand. Kommen Sie. Oh, lassen Sie mich nur. Sie kennen meine Tochter gut? Was für eine Frage, Herr Andemas. Verzeihen Sie. Ich kenne Sie seit einem Jahr, seit Sie hierher gekommen sind. Vor einem Jahr, fast auf den Tag. Wie merkwürdig das ist. Es war ein Montag, ein Junimorgen. Ich habe Valerie Andemas am Tag ihrer Ankunft gesehen. Ach ja. Wo ist Ihre kleine Tochter jetzt, Frau Arc? Wir wollen nicht mehr von meiner kleinen Tochter sprechen. Sie wird lange brauchen, um groß zu werden. Vielleicht wird sie es nie. Es hieß, dass Sie schon viel früher hierher gekommen sind. Jahre früher. Und dass Sie sich hier zur Ruhe setzen wollten. Da Ihre Geschäfte auch ohne Sie gingen. Ja, so viele Jahre früher war das schon. Sie wollte am Meer leben. Wer? Ach. Zuerst haben Sie das große Haus hinter der Bürgermeisterei gekauft, dann Land. Und dann haben Sie das Grundstück hier gekauft, dieses kleine Haus und dann wieder Land. Es hieß, dass Sie früher mit Valeries Mutter hierher gekommen sind. Wissen Sie, warum Valerie sagt, dass Ihre Mutter tot ist? Ich weiß nicht. Ich wusste nicht. Und Sie werden den Teich kaufen. Und man wird Ihnen ihn verkaufen, obwohl er der Gemeinde gehört. Ich täusche mich nicht. Nein. Man hat sofort gewusst, dass Sie reich sind. Die Bauern sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen Land zu verkaufen. Sie kaufen es ohne Überlegung, sagt man. Sie sind so reich, dass es Ihnen nichts ausmacht, betrogen zu werden. Sie kaufen mit geschlossenen Augen. Nicht alles, nicht alles. Heute zum Beispiel... Ja, von Michel Arc haben Sie einen genauen Kostenvoranschlag verlangt. Und Sie sind gekommen, um sich das hier anzusehen. Warum, Herr Andermas? Sie haben Michel Arc nie gesehen, nicht wahr? Nein. Dass Sie reich sind und dass Sie sich so benehmen, kann man verstehen, wissen Sie. Und man kann es Ihnen auch zubilligen. Also, den Teich auch? Ja. Es heißt, dass das Grundstück 45 Hektar groß sein wird. Bald Buschwerk. Valerie wird reich sein. Sie wird es. Aber warum sprechen Sie davon? Sie täuschen sich. Ich spreche von Valerie. Warum kaufen Sie alles und jedes? Valerie will das ganze Dorf. Seit wann? Seit ein paar Monaten. Sie wird es nicht bekommen. Sie wird nicht, gewiss, aber... Ach, Valerie, Valerie. Ja. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Sie haben mir nicht gesagt, dass es ihr nie gelingen wird, nie, das ganze Dorf zu haben? Nein. Als wäre es gestern gewesen. Die Möbelwagen haben die ganze Nacht auf dem Marktplatz gestanden. Sie sind vor Ihnen angekommen. Noch niemand hatte Sie gesehen. Am nächsten Tage, ich stand am Fenster, habe ich auf den Marktplatz geschaut. Es war fast Mittag. Plötzlich kommt Valerie vorbei. Es war kurz bevor die Schule aus ist. Ich beobachtete die Heimkehr meiner Kinder. Valerie tritt auf den Marktplatz. Ich bin bestimmt die Erste gewesen, die sie gesehen hat. Sie war 17 Jahre, nicht wahr? Ja. Sie überquert den Platz. Zwei Männer bemerken sie. Sie bleiben stehen, sehen ihr zu, wie sie vorbeigeht. Sie geht vorbei. Der Platz ist groß. Sie geht vorbei, überquert ihn. Überquert ihn. Es hört gar nicht auf. So ist Ihr Kind vorbeigegangen, Herr Andermas. Unbeirrt von den Blicken. Ach, wenn Sie wüssten. Ach, Sie tanzen also noch. Unbeirrt von den Blicken, wie wir gesagt haben, ja. Sie schlägt den Vorhang des Krämerladens auseinander. Wir sehen sie nicht mehr. Wir warten darauf, dass sie herauskommt. Oh! Sehen Sie doch, diesmal verlässt uns der Schatten des Baums nicht mehr. Da hatte sie also sofort den Krämerladen entdeckt. Wegen der Möbelwagen wusste ich, dass die Leute, die diesen großen Kasten hinter der Bürgermeisterei gekauft hatten, jeden Tag kommen mussten. Man kannte auch den Namen Andermas schon. Sie hatten das Haus ein paar Monate früher gekauft. Man wusste auch, dass sie nur zwei waren, ein Kind und sein ziemlich alter Vater. So? Alt? Hat man das gesagt? Ja. Man erzählte sich, dass sie dieses Kind sehr spät bekommen hätten, aus einer letzten Ehe. Aber glauben Sie mir, als ich sah, dass Valerie so groß war, schon so blond, da habe ich mir nur gesagt, dass dieses junge Mädchen schön sein muss. Das ist alles. Ich habe keine Beziehung zwischen seiner Existenz und ihrer Ankunft hergestellt. Überhaupt nicht. Ich habe mir gesagt, dass sie schön sein muss. Aber ob sie es so sehr ist, wie dieses unglaubwürdige Blond. Dieser Gang Versprechen. Der Vorhang schließt sich hinter ihr. Da frage ich mich etwas anderes. Ich frage mich, wer im Ort sie hergebracht hat. Wer sie im nächsten Augenblick treffen wird. Ich denke nicht an ihren Vater. Wo kommt sie plötzlich her? Welcher Mann besitzt das? Dieses Blond. Nichts als das. Wir haben das Gesicht noch nicht gesehen. So viel Blond für niemand. Stellen. Aber Frau Arg, Frau Arg, setzen Sie sich. Sie machen mir Angst. Erlauben Sie, dass ich mich gegen Ihren Stuhl lehne? Ja, so sitze ich gut. Schließlich ist sie wieder zum Vorschein gekommen. Die Vorhänge gingen auseinander. Sie überquerte wieder den Platz. Langsam, ganz langsam. Nimmt sich Zeit. Nimmt sich die Zeit der anderen, die sie beobachten. Als wäre ihr das von aller Ewigkeit vorherbestimmt. Ganz natürlich. Ja, ohne zu wissen. Ah, beruhigen Sie sich, Herr Andemas. Frau Arg, wissen Sie, warum dieses Haus unaufhörlich von einem Käufer zum anderen wechselt? Warum man es ununterbrochen kauft und wieder verkauft? Man hat es mir erzählt. Sie reden, was Ihnen gerade in den Kopf kommt. Ja, es stimmt, es muss einen Grund dafür geben. Da. Sehen Sie, dass wir jetzt ganz im Schatten des Hügels sind? Ich habe keinen Besitzer dieses Hauses gekannt, aber es stimmt, dass es die ganze Zeit von einer Hand in die andere geht. Man kauft es, man macht Pläne und lässt sie dann wieder fallen. Die Abgeschiedenheit auf die Dauer. Glauben Sie nicht auch, Herr Andemas? Es ist möglich. Denn in der ersten Zeit könnten Ehepaare zum Beispiel Gefallen daran finden. Aber dann... Und dann die Sonne mittags. Vielleicht so hart. Ohne den Schatten anderer Häuser. Sehen Sie doch, Herr Andemas, wie schön es hier ist. So ein Licht. Vollkommen, alles überwindend und so bestimmt. Das Meer ist ruhig heute Abend. Ruhig. Es kann schon geschehen, dass es während des Sturms violett oder weiß ist. Und dass Valeries Terrasse vom Wind gefegt wird. Ja, das ist wahr. Dass sie von hier aus die Störe in ihrer ganzen Endlosigkeit sehen wird. Sie sind seltsam. Na, schließlich, was geht Sie das an? In Zukunft. Michel Arc wollte dieses Haus kaufen zu Beginn unserer Ehe, ja. Aber gerade da stand es nicht zum Verkauf. Und als es wieder so weit war, hat er nicht mehr davon gesprochen. Ich habe es nur einmal gesehen, vor 3 oder 4 Jahren, als ich im Sommer mit meinen Kindern zum Teich ging. Hat schon jemand an eine Terrasse gedacht? Ja, gewiss. Michel Arc hat daran gedacht. Und die anderen? Das weiß ich nicht. Bestimmt. Denn wenn man die Stelle sieht, drängt sich der Gedanke an eine Terrasse auf, die das Tal und das Meer beherrscht. Ja, und trotzdem sehen Sie, ist keine da. Das Geld, fehlende Zeit. Sie haben keine Lust mehr zum Reden, Herr Andemas. Und trotzdem hält man Sie für einen fröhlichen und gesprächigen alten Mann. Frank, was tun Sie denn? Ich wollte den Vater von Valerie Andemas gern von ganz nah betrachten. Ihre Mutter hat sie verlassen. Sie hat sich wieder verheiratet. Sie hat andere Kinder. Es hat einen Prozess gegeben. So ist es doch. Ja. Ein endloser Prozess über das Sorgerecht für Valerie. Wie Sie sehen, habe ich ihn gewonnen. Keine Frau kommt mir mehr zu nahe, Frau Arg. Valerie ausgenommen. Sie setzen sehr große Hoffnungen in sie, nicht wahr? Antworten Sie mir. Ich habe Sie etwas gefragt. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Noch nicht. Sie verstehen? Keine. Überhaupt noch keine. Deswegen erscheine ich Ihnen wohl so ratlos. Ich weiß nichts mehr von dem, was ich über solche Sachen wusste, bevor ich dieses Kind hatte. Ich habe keine Gedanken mehr von irgendwas. Ach, ich weiß nichts mehr als meine Unwissenheit. Glauben Sie mir, ich bin völlig kopflos angesichts einer solchen Möglichkeit der Liebe zu diesem Kinde, die mein Greisenalter überlebt. Ich musste zu irgendjemand von Valérie Andemas sprechen. Und ich bin sicher, dass Sie diese Unbequemlichkeit auf sich nehmen können. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es ist besser so. Niemand spricht mit Ihnen über Sie und Sie wissen nichts. Es ist besser so. Da, sehen Sie, der Schatten hier ist größer geworden. Aber die Felder, das Dorf, das Meer liegen noch im Licht. Was ist denn nur mit diesen Vögeln los? So viele. Die Abendkühle macht sie verrückt vor Freude. Valérie wird eine Stunde Helligkeit über dem Dorf verlieren, wenn sie hier wohnt. Michel Erck hat nichts davon gesagt, sehen Sie? Selbst als er daran gedacht hat, das Haus zu kaufen, hat er nichts davon bemerkt. Vor 6 Jahren. Was schmerzt, ist die Sonne zu sehen, dort, so nah. Ohne hier gewesen zu sein, wie wir es heute Abend sind, würde niemand an diese Einzelheit gedacht haben. Valérie bereitet mir viel Kummer. Verstehen Sie? Ja. Die Gründe, die es gäbe, sie zu lieben, ich will nicht sagen, dass die betäubt sind in mir, erstorben. Aber ich erkenne sie. Ich verstehe sie. Als sie aus dem Wald hervorgekommen sind, sie sind ihrer kleinen Tochter so ähnlich. Es ist so unerwartet, dass ich sie so nah bei mir habe, dass sie zu mir sprechen, wie sie es tun. Dass ich fast anfange, die Ankunft Michel Arcs zu fürchten, der sie mit sich nehmen wird. Ich möchte, dass das immer und immer so weitergeht. Kommen Sie wieder. Ja, ich komme. Ich gehe nicht weg, Herr Andemas. Ich sehe mir das Haus an. Es muss schon spät sein, später als man denkt. Wir haben geschwatzt. Sehen Sie auf Ihre Uhr. Etwas nach 6. Valéries Auto steht nicht mehr auf dem Marktplatz. Sehen Sie? Sie tanzen nicht mehr. Es ist ein Radio. Sie können nicht mehr lange brauchen. Sie sind beide so anständig, so nett. Und wie sie es sind. Ist das nicht das Auto, das da hochkommt? Hören Sie. Nein. Ja, der Weg ist wirklich schwierig, länger als man glaubt. Nur zu Ihnen kann ich von ihr sprechen. Verstehen Sie das? Sie hören nichts? Nein, nein, das ist der Wald, der Wind. Die Baumstämme, die knarren, wenn der Wind vorbeigeht. Wenn man hinhört wie Sie, hört man, was man will. Zu Anfang sind wir den ganzen Sommer lang jeden Tag baden gegangen. Und jetzt... Frau Arg, bleiben Sie nicht so, das Gesicht voller Haare. Ich kann das nicht sehen. Der Wind, Herr Andemas. Ja. Ich habe mir gesagt, so ein Blond, nutzlos, töricht. Wozu soll das gut sein, wenn nicht für einen Mann, der darin ertrinken wird? Ich habe nicht sofort herausgefunden, wen es bis zum Wahnsinn danach verlangen würde, in diesem Blond zu ertrinken. Ein Jahr habe ich gebraucht. Ein Jahr. Ein verrücktes Jahr. Hören Sie? Nein. Der Marktplatz ist fast leer. Die Leute sind auf den Straßen. Sie waren dabei, mir zu erzählen, dass die Vorhänge des Krämerladens... Das Auto ist nicht mehr da. Und der Tanz ist aus. Und es ist schon zu kühl, um noch an den Strand zu gehen. Ja, der Vorhang ging auseinander. Ach, ich habe unendlich viel Zeit, um Ihnen das zu erzählen. Der Vorhang ging auseinander und sie hat wieder den Platz überquert. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt. Und ich könnte es Ihnen immer und immer wieder sagen. Ich sehe Sie. Der Perlenvorhang ist über Sie gefallen. Sie befreit sich von ihm. Perlen und Haar, alles durcheinander. Das Zurückfallen des Perlenvorhangs, sie kennt sich damit nicht aus. Sie weiß nicht, wie sie ihre Haare frei bekommen soll. Sie lächelt. Aus Angst, sich an den Perlen zu verletzen, schließt sie die Augen. Als sie durch den Vorhang durch ist, lächelt sie, verwirrt. Sie öffnet die Augen. Ich sehe sie. Ich sehe sie auch. Diese Melodie wird diesen Sommer en vogue sein. Als ich Valerie kennenlernte, wusste sie noch nicht, dass sie schön ist. So unglaublich das klingt, sie wusste noch nicht, wie köstlich es ist, wenn man das zu hören bekommt. Noch niemand hatte es ihr gesagt. Niemand. Gewiss doch. Niemand. Aber ohne es zu wissen, Herr Andermas, und auch ohne, dass Sie es gewusst hätten, suchte Valerie, ja, sie suchte den, der mit diesen Worten auf den Lippen zu ihr käme. Wo denken Sie hin? Ihre Tochter war schon erwachsen, Herr Andermas. Nein. Herr Andermas, Valeries Auto kommt. Sie fährt die Strandallee entlang. Ich habe ein Jahr gebraucht, um hinter das ungeheure Problem zu kommen, das Valeries Schönheit stellte. Allein schon ihr Dasein hinzunehmen, sich mit diesem Ereignis abzufinden, mit Valeries Dasein. Und über die Angst hinwegzukommen, sich jemandem uneingeschränkt angeboten zu wissen. Wem? Wem? Das war die Schwierigkeit. Valeries Auto ist nicht mehr zu sehen. Die Straße verschwindet im Pinienwald, das ist natürlich. Ja, Herr Andermas, aber der Wagen ist über die Kreuzung hinausgefahren, von der der Weg abzweigt. Auf der anderen Seite des Hügels ist ein anderer Weg, hat Valerie mir gesagt, und der ist besser. Ja. Was Sie da gesagt haben, sie wusste es. Sie hat es mir erzählt. Männer auf der Straße, wenn sie vorbeiging, haben es ihr gesagt. Nein, sie wusste es nicht, wie sie es zu wissen verlangte. Nein. Sie weiß es. Das geht Sie nichts an, das geht mich nichts mehr an. Morgen oder heute Nacht. Ich glaube, da muss sie es wohl wissen. Ja. Wir haben einander nichts voraus, Herr Andermas. In diesem Augenblick, der vielleicht der Augenblick des Glücks für Valerie und Michel Arc ist. Die Umstände haben dazu geführt, dass sie heute zum ersten Mal in Valeries Auto zusammen sind. Am Abend dieses schönen Tages. Valerie hat mir erzählt, dass sie sich an ihren ersten Besuch beim Krämer erinnert. Sie behauptet sogar, dass sie den Kopf gehoben und mich an meinem Fenster gesehen habe. Das ist 2 Monate her. Sehen Sie, So hat Valerie angefangen zu lügen. Das stimmt nicht. Sie scheinen nicht begriffen zu haben, dass Valerie noch ein Kind ist. Als sie aus dem Krämerladen kam, da habe ich es schon begriffen. Sie kam mit... Ja, mit Bonbons. Sie lügt. Nach niemandem hat sie gesehen, nur nach ihrer Bonbontüte. Kurzer Aufenthalt. Sie öffnet die Tüte, nimmt ein, zwei, drei Bonbons auf einmal. Valerie war in ihren Augen noch ein kleines Mädchen. Aber sie haben nicht gewusst, dass sie sie sehr schnell, was immer auch sie erfinden könnten, um sie zurückzuhalten, verlassen wird. Und das andere kleine Mädchen? Ihres? Valeries Auto ist noch nicht aus dem Wald heraus. Wo ist sie? Wo kann ihre kleine Tochter jetzt sein? Dort unten ist sie. Ich kann sie sehen. Sie sucht etwas auf dem Platz. Sie glaubt, etwas verloren zu haben. Da. Ich kann sie nicht sehen. Ich erkenne sie an ihrem blauen Kleid. Ach, die Erinnerung an ihr Erscheinen ist zu köstlich. Man doch Gewalt über sein Herz hätte. Worte, Herr Andemas. Nichts als Worte. Ja, trotzdem kann man untröstlich sein, dass man nicht anders handeln kann. Sie wird nichts finden. Sie wird suchen bis... Solange sie sucht, ist sie nicht unglücklich. Wenn sie findet, was sie sucht, wenn sie ganz sicher ist... Oh, sehen Sie sie wirklich oder denken Sie sich das aus? Nein, ich sehe alles. Ich sehe auch, dass im Augenblick kein Auto auf der Straße ist. Alles menschenleer. Es wird Ihnen kalt sein. Nein. Nach und nach habe ich angefangen, an Valerie Andemas zu denken. Jeden Tag mehr. Als hielt ich sie in den Händen. Verstehen Sie? Gehen Sie nicht so nah an den Abgrund, Frau Arg. Die Sonne steht noch hoch. Da Sie so oder so kommen werden und da der Augenblick, in dem Sie kommen werden, näher rückt, je mehr Zeit vergeht, warum sollen wir da die Geduld verlieren? Schlafen Sie, Herr Andemas? Nein, nein. Hören Sie. Das war Valeries Lachen und Michel Arcs Lachen. Sie haben zusammen gelacht. Und worüber? Wir werden es nie wissen. Worüber? Wollen Sie wissen, wie ich Valerie kennengelernt habe? Auf der Straße. Ich habe ihr Bonbons gegeben. So vernascht war sie. So, so. Ich habe ihr beigebracht, auszukneifen, während sie ihren Mittagsschlaf hielten. Wenn das sein musste? Ja, es musste sein. Sie konnte die Vorstellung, sie zu verlassen, nur sehr schwer ertragen. Sie allein zu lassen. In ihrem Alter. Der einzige Augenblick, in dem sie das fertig brachte, war während ihres Mittagsschlafes. Wer hat ihr geraten, dieses Haus zu kaufen? Ich habe sie zusammen hergeschickt mit den Kindern. Michel Arc hat ein Haus auf dem Hügel für eine gute Idee gehalten. Für Valerie. Da, hören Sie. Man kann sogar die Hunde auf der anderen Seite der Bucht hören. So klar ist die Luft. Hören Sie? Nein. Wenn die beiden eben gelacht hätten, wie sie behaupteten, dann hätte man das Auto heraufkommen hören. Also... Ach, Sie verstehen nichts. Wenn Sie von der anderen Seite kommen, von dort, dann müssen Sie das Auto viel eher stehen lassen, noch vor dem Teich, und so weit kann man nicht hören. Und was macht das schon? Bald werden wir es wissen. Das kommt vom Teich. Also sind es entweder Kinder... Ja, es sind Kinder. Was meinen Sie? Meinen Sie, dass es sich noch lohnt, weiter zu warten? Ich habe eben Ihr Vertrauen missbraucht. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich sicher sei, dass die beiden noch kämen, aber das stimmt nicht. Ich bin überhaupt nicht sicher. Meine Tochter weiß, dass ich nicht allein herunter kann. Das ist wahr. Allein würde ich wie eine Kugel herunterrollen und unten würde man mich als Krüppel finden oder tot. In Ihrem schönen weißen Anzug. Daran hatte ich nicht gedacht. Ich habe Ihrer kleinen Tochter gesagt, dass ich auf Michel Arc warten würde, solange es hell ist. Aber in Wirklichkeit wäre ich gezwungen, bis zur dunkelsten Nacht zu warten, wenn es sein müsste. Und noch länger. Es ist noch sehr hell. Sehen Sie nur auf das Meer. Man soll nie verzweifeln, ungeduldig werden. Es geht zu weit. Zuerst hat sie die Bonbons nicht gewollt. Sie hatten ihr beigebracht, von Fremden keine Bonbons anzunehmen. Nein, danke schön. Sie lief weg, ein paar Mal. Ich verlor schon den Mut. Dann habe ich sie eines Tages angesprochen. Es sieht aus, als dächten sie an überhaupt nichts mehr. Selbst in ihrer Gegenwart ist die Erinnerung an sie in mir und hindert mich, ihnen zu antworten. Immerhin hören sie mir zu. Sie ist in ihren Garten gegangen, während ich meinen Mittagsschlaf hielt? Ja. Ich wusste nichts davon. Aber auch wenn ich es gewusst hätte, wäre ich genauso weit heute. Ja, ganz gewiss. Wenn man so alt ist wie ich und aus einem Schlaf erwacht, der so dickflüssig ist wie Pech, dann können Sie mir glauben, dass es nicht die Erinnerungen aus einem so langen Leben sind, die da immer wieder kommen. Ich zum Beispiel denke nur an Valerie. Meine Vergangenheit ist neben Valeries Gegenwart eine Feder auf meinem Herzen. Ich glaube, so wird es bis ans Ende meiner Tage sein. Meine Gedanken werden der Jugend gehören. Ich bin jung. Jung. Michel Arc ist großartig. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Wenigstens, soweit ich mir klar darüber bin. Nein, ich glaube nicht. Alles kommt mir so durcheinander in den Sinn, dass ich, statt mir Sorgen zu machen, vielleicht sogar glücklich bin, so mit Ihnen zusammen zu sein, im Vertrauen. Geben Sie sich Mühe. Hören Sie mir noch ein bisschen zu. Ich gebe mir Mühe. Ich kenne Michel Arc besser als irgendjemand sonst auf der Welt. Sie werden ihn gleich sehen. Sie kennen ihn noch nicht. Geben Sie sich Mühe, ihn besser kennenzulernen. Sehen Sie auf seine Augen, sein Lachen. Bringen Sie ihn zum Sprechen über irgendetwas. Ich bin sicher, dass Sie dann zu sehen beginnen werden, was für ein Mensch Michel Arc ist. Ich bin bereit, das zu glauben. Sie werden einschlafen, wenn ich weiter von ihm spreche. Ich spüre das. Es war so köstlich zu glauben, dass sie in unserem Garten war, während ich schlief. Es war eine Täuschung. Hören Sie? Ich glaubte, etwas zu hören. Ach, ich habe genug davon. Sie ist nicht jeden Tag ausgerissen, das ist nicht wahr. Ich hätte es gemerkt. Aber sie kam zurück, bevor Sie aufwachten, Herr Andermas. Sie sah auf ihre Uhr, sah darauf. Sie spürte, wie spät es war. Sie täuschte sich nie. Und 10 Minuten vorher lief sie nach Hause, schloss vorsichtig die Gartenpforte und suchte sich einen Platz in der Nähe ihres Fensters. Sie hat eine grenzenlose Zuneigung zu ihrem Vater. Ich hätte es gemerkt. Wenigstens einmal. Und wer weiß, ob Sie nichts davon gemerkt haben? Ich glaube es Ihnen jetzt, wo Sie sagen, dass Sie kein Gedächtnis mehr haben. Ich habe mein Gedächtnis noch. Aber eines Tages werde ich weit weg erwachen. Und ich werde diesen ganzen Augenblick vergessen haben. Ich habe es mir zur Pflicht gemacht, verstehen Sie? Ja. Ich warte schon auf Sie. Auf die anderen Männer, die mich von der Erinnerung an diesen befreien werden. Von der Erinnerung an diesen Augenblick, der so beschwerlich ist, von fast unüberwindbarer Schwierigkeit. Und den ich nur dank Ihrer Gegenwart ertrage, die so höflich ist. Aber später, wenn ich mich schämen werde, so zu Ihnen gesprochen zu haben, wie ich es in diesem Augenblick über so vergängliche Schwierigkeiten, die nur mich angehen sollten, tue, werden Sie bestimmt tot sein. Ich habe den Eindruck, dass auch Sie sagen, was Ihnen gerade in den Kopf kommt. Eines Tages wird ein anderer kommen. Ein Unbekannter. Und auf den ersten Blick diese Hitze im Blut, die nicht trügt. Kein anderer wird sich mir dann wieder nähern können. Nicht einmal er. Michel Arc. wie in diesem Augenblick er. Valerie hat den Marktplatz mit der Bonbon-Tüte in der Hand überquert? Und dann? Ach, Sie wissen nicht mehr, wie sie ist. Sie müssen sich's erzählen lassen. Ich weiß es wohl nicht mehr so recht. Andere werden es bald besser wissen als ich. Und aus ganz frischer Erinnerung. Sie werden sie nur zu fragen brauchen, wie sie ist. Ach, gleichgültig, gleichgültig. Wie soll man es Ihnen denn sagen? Sie ist lieb und so friedfertig, meine kleine Valerie. Gut. Ich kann es Ihnen sagen. Sie sind ein Mann. Zu alt. Ja, Sie sind über alles hinaus. Ach, es ist so schwer, sich verständlich zu machen. Sie irren sich. Sprechen Sie weiter mit mir. Bitte. Wir haben uns so geliebt. Nachts, tags, dass wir uns manchmal schämten. Oder Gewissensbisse hatten. In solchem Maße von allen anderen getrennt zu sein. Ja. Und jetzt? Valerie. Sie hat immer Haar in den Augen. Auch immer, das stimmt. Meine kleine Valerie. Das ist Valeries Auto. Hören Sie. Nein. So alt sind Sie, so verdreht. Sie müssen sich damit abfinden, Herr Andermas. Hören Sie, das Auto hält. Sie erzählen mir Märchen. Ich erkenne Ihr Lachen nicht wieder. Ein fremdes kleines Mädchen kehrt vom Teich zurück. Das ist Valeries neues Lachen. So lachen sie, wenn sie beisammen sind, das weiß ich. Hören Sie? Wie langsam sie kommen. Als wenn sie nicht kommen müssen wollten. Allein bleiben wollten. Grässlich. Wie werden sie es begreifen? Wie einander beibringen. Das alles weiß man noch nicht. Wie schattig es wird. Fast als erhöbe ich mich von einem jahrelangen Mittagsschlaf. Wie werden sie es einander gestehen? Nachdem das ganze Dorf es weiß. Alle Welt auf diesen Augenblick wartet. Sie reden in den Wind. Aber sprechen sie trotzdem. Bitte. Psst. In ein paar Minuten sind Sie da. Sie wissen nichts? Nein, nichts. Heute Morgen wussten Sie noch nichts. Valerie, mein Kind. Da singt Valerie. Hören Sie doch. Wollen Sie wissen, wie wir einander kennengelernt haben? Was ich zu ihr gesagt habe? Sie sind so alt. Sie können alles verstehen. Da kommt Ihre kleine Tochter mit ihrem Vater den Berg herauf. Ich erkenne Ihre Stimme. Ich erzähle es Ihnen ganz schnell, damit Sie endlich alles wissen. Bitte hören Sie mir zu. Ich werde auf nichts mehr hören. Wie schwer das ist, von einem so einfachen Schmerz zu sprechen. Von einem Liebesschmerz. Was für eine Erleichterung wäre es, jemanden zu treffen, den man ihn beschreiben könnte. Diesem alten Mann, das war nicht möglich. Wem dann? Wo es doch niemand sonst gibt. Aber da er doch bald alles in den Tod mitnehmen wird, war es das Beste. Der Nachmittag des Herrn Andermas. Ein Hörspiel von Marguerite Duras, aus dem Französischen übersetzt von Walter Böhlich. Die Rollen und ihre Sprecher waren Andermas, Walter Blum, Frau Arc, Ingeborg Engelmann, das Kind, Annemarie Wernicke. Ferner wirkten mit Ursula van der Wielen und Heinz Baumann. Musik Enno Dugend, Ton und Schnitt Walter Jost und Heide Walbert. Regie Claire Schimmel.